WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk Radio. Wieder heute die erste Stunde hier ausschließlich in 1 live im Radio und im Fernsehen tanzen Pferde. Das ist eine Direktübertragung aus Amerika und daher sind wir im Fernsehen ein bisschen später. So, ja, freie Themennacht, 0800 220 50 50. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und ihr könnt uns auch per Mail erreichen, natürlich domian@wdr.de. Bitte eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben. Nicht vergessen reinzuschreiben. Plus ein paar Sätze zu eurem Thema. So, jetzt bin ich ganz aufgeregt und ganz gespannt. Ich sehe nämlich hier meine erste Anruferin und frage mich, ist sie es? Lena, 19, guten Morgen. Guten Morgen. Bist du's? Ja, ich bin's. Bist du's wirklich? Ja. Nein. Ah, du bist Lena, aber du bist nicht unsere Grand Prix Lena. Nee, leider nicht. Nein, nein, war ja jetzt auch eher ein Scherz. Ich freue mich, dass du da bist, Lena. Um was geht's denn? Ja, also ich rufe wegen meiner Mutter an. Mhm. Und zwar geht's darum, dass meine Mutter jetzt seit über 5 Jahren Gleichgewichtsprobleme hat. Die haben ganz langsam angefangen und haben sich jetzt im Laufe der Jahre immer weiter verschlechtert. Und jetzt ist es so, dass sie wirklich kaum noch laufen kann, ohne sich abzustützen oder ohne Begleitperson. Hat sie die immer, diese Gleichgewichtsprobleme? Nein, also die haben jetzt vor 5,5 Jahren angefangen, ganz langsam. Davor war überhaupt nichts. Also da war sie kerngesund. Nee, ich meine, ob sie sie jetzt konstant hat oder... Ach so, ja. Also jetzt immer, also besonders schlimm ist es, wenn sie müde ist, also abends und nachts vor allem. Und also dazu sind jetzt noch ganz schwere Sprechstörungen gekommen. Also sie hat eine ganz verwaschene Sprache jetzt bekommen mittlerweile. Ach. Das hat auch angefangen, ich würde sagen, nach 2 Jahren ungefähr, ist dann auch immer schlimmer geworden. Was sagen die Ärzte? Ja, die Ärzte, also wir haben in Deutschland wirklich sämtliche Ärzte abgeklappert, von denen wir jetzt gedacht hätten, dass wir irgendwas rausfinden könnten. Ja. Wir waren auch in der Mayo-Klinik in Amerika, ja, haben auch schon alles untersuchen lassen, aber sie finden absolut nichts raus. Also soweit ich informiert bin, ist diese Mayo-Klinik eine erste Adresse, ne? Genau. Also das ist schon eine Top-Klinik. Ja, also es ist auch so, dass die Ärzte sich teilweise widersprechen. Also man weiß überhaupt nicht, was man noch glauben soll. Weil es war, dass sie, also in Deutschland war es so, dass sie teilweise gesagt haben, man würde Veränderungen am Kleinhirn sehen. Mhm. In Amerika haben sie dann aber gesagt, dass man gar nichts sieht. Mhm. Und dann hat sie sich untersuchen lassen, unter anderem auf erbliche Erkrankungen. Mhm. Da wurde nichts rausgefunden, aber weil sie halt sonst auch nichts wussten, haben sie ihr dann gesagt, es wird wohl doch eine sein. Haben mir das dann sozusagen eingeredet und das geht von Arzt zu Arzt so weiter. Also das ist zum Verrücktwerden. Aber das ist ja so seelisch oder psychisch für Sie, glaube ich, extrem belastend, wenn sie so top untersucht wurde bisher und niemand weiß, was es ist. Da ja, muss man doch verzweifeln also, dran. Ja, also sie ist richtig am Ende, sie ist total verzweifelt, weil sie, wie gesagt, auch überhaupt nicht wissen, in welche Richtung wir jetzt noch irgendwie suchen sollen. Also sie hat ja ihr Blut untersuchen lassen, auf chronische Vergiftungen, auf Infektionen, also für alle möglichen Krankheiten, die es auslösen könnten. Also auf Rheuma, Parkinson, Multiple Sklerose. Ja. Und eigentlich alles, was einem so einfällt. Sie hat ihre Durchblutung testen lassen, ob da irgendwas gestört ja. ist. Kein Ergebnis. Nee. Und im Prinzip, laut Ärzte ist sie eine kerngesunde Frau. Ja, also bis auf die Dinge, die sie halt die einzelnen Ärzte vermuten, aber für die sie ja im Prinzip gar keinen Nachweis haben. Was vermutet man denn? Also was die einen halt gesagt haben mit dieser Kleinhirnatrophie. Ach so, ja gut, aber da sagen die anderen wieder, dass das nicht der Fall ist. Genau. Ne? Wie alt ist deine Mutter? Die ist 51. Ja. Und es wird wirklich schlimmer? Ja. Also im Laufe der Jahre, wie gesagt, am Anfang hat man es ja fast gar nicht gemerkt. Gleichgewichtsstörung heißt, dass sie immer wackelig auf den Beinen ist und ist ihr auch schwindelig? Schwindelig ist sie nicht. Aber sie ist wackelig, sie kann nicht so richtig eben das Gleichgewicht halten. Genau. Muss mit Stöcken gehen oder mit Krücken? Na, mit Stöcken geht sie nicht, weil ihr das halt auch selbst total unangenehm ist, dass sie jetzt so läuft, weil halt, wenn man von draußen raufguckt, dann sieht es so aus, als wäre sie betrunken. Also auch von der Sprache her, es ist halt sehr ähnlich. Aber das ist ja interessant, dass es dann auch jetzt sogar noch auf das Sprachzentrum geschlagen hat. Ja, das ist ganz fürchterlich. In welchem seelischen Zustand ist deine Mutter? Ja, gar nicht gut. Also sie weint sehr oft. Mhm. sie ist halt sehr verzweifelt, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen, weil wir ja auch nicht wissen, wie es endet, wie schlimm das jetzt noch wird. Mhm. Gibt es denn überhaupt im Moment noch eine Hoffnung, eine Klinik, ein Professor, einen Arzt in Deutschland oder Europa, den ihr noch plant zu besuchen? Ja, also wir suchen uns halt immer irgendwelche Sachen raus, die man noch machen könnte. Deswegen sind wir auch von einem Neurologen zum nächsten erstmal. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir noch ins Tropeninstitut in Hamburg fahren, dass sie da nochmal auf Infektionen untersuchen, was wir eigentlich auch schon gemacht haben. Hm. War sie denn vor vielen Jahren mal irgendwie im fernen Ausland? Nee, gar nicht. Aber dennoch könnte es natürlich sein. Ja, also ich meine, irgendwas muss es ja sein. Hm. Also es ist auch teilweise so, dass die Ärzte, wenn wir dann irgendwas sagen, was man noch testen könnte, dann sagen sie, dass es ausgeschlossen ist. Hm. Nur, oder dass es sehr ungewöhnlich ist. Nur ich denke mir, es muss ja irgendwas sehr Ungewöhnliches sein, wenn man sonst nichts findet. Hm. Also. Ja, da würde ich auch mich nicht auf die Theorie verlassen, das ist ausgeschlossen, sondern ich würde es dann auch wissenschaftlich nachgewiesen haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr denn euch in so einem Bereich der alternativen Medizin mal ein bisschen schlau gemacht? Also sie hat mal Tropfen genommen, die gegen Gleichgewicht, Natrof-Tropfen heißen die, glaube ich, die dagegen helfen sollen, die haben aber gar nichts genützt und da ist auch sehr wenig allgemein drüber zu finden. Also ich bin ja ein großer Anhänger und sagen wir mal Anhänger der chinesischen Medizin. Das ist eine unkonventionelle Medizin, aber ich finde durchaus eine seriöse Medizin. Vielleicht wäre das zumindest auch noch ein Anlaufpunkt, wenn ihr mal schaut, wo ein versierter chinesischer Heilkundler in eurer Gegend oder wo auch immer in Deutschland ist, dass ihr den mal aufsucht. Ja, das könnte man machen. Das sind ja Menschen, die sehr ganzheitlich an Sachen herangehen. Ich weiß es nicht, es ist nur so eine Idee, Lena. Ich bin ja natürlich auch völlig ratlos, wenn ihr so viel schon gemacht habt, aber ich finde, man sollte immer auch, ich bin auch immer ein großer Befürworter der Naturwissenschaften, aber auch noch vielleicht etwas schrägere Wege gehen. Ja klar, also ich überlege gerade, was sie noch alles getestet haben. Also sie haben hier dreimal schon Flüssigkeit aus dem Rückenmark gezogen, haben geguckt, ob sie darin was finden können. Mhm. Die Muskeln haben sie untersucht, also sie hat auch CTs und MRTs vom Kopf gemacht, vom Rückenmark, alles Mögliche. Ja, ich habe schon verstanden, dass da im Prinzip fast alles gemacht worden ist, was genau. Man so medizinisch, technisch machen kann. Ja, Weißmehlunverträglichkeit haben sie untersucht, Mangelerscheinungen, aber... Also ich kann da natürlich nichts zu sagen, das ist dir ja klar. Ja. In dem Fall kann ich nur meine Zuhörer fragen. Ja, ob das jemand war auch meine große Hoffnung. Genau, ob jemand eine Idee hat, der uns vielleicht einen Hinweis, beziehungsweise dir einen Hinweis geben kann. Wir würden es an dich dann weiterreichen, wenn jemand sich an uns wendet. Irgendeine Idee, vielleicht ein... Genau. Man weiß es nicht. Wir haben manche Sachen, durch solche Aufrufe sind bei uns schon oft... Genesungen in Gang gesetzt worden. Genau, das habe ich ja auch schon so mitbekommen. Ja, dass irgendein aufmerksamer Zuhörer oder Zuschauer geschrieben hat und hat gesagt, da und da kenne ich jemanden und geht mal dahin und dann haben wir es weitergereicht und dann sind die Leute hingegangen und das war dann der Schlüssel für das Problem. Ja. Also, du hast den Fall klar geschildert. Ich frage euch, meine Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt, bitte wendet euch doch an uns. Aber vielleicht nicht mit so profanen Ideen, sage ich jetzt mal, weil Lena hat ja erzählt, dass sie hochkarätig schon medizinisch, wissenschaftlich untersucht wurde, die Mutter. Also es müsste jetzt schon eine sehr spezielle Idee sein. Dann meldet euch doch bitte bei uns unter domian@wdr.de und wir melden uns dann bei Lena wieder. Ja, ist halt meine ganz große Hoffnung. Also wir sind echt verzweifelt. Ja, man soll alle Wege gehen und ein Versuch ist es wert, ne? Ja, natürlich. Also wir machen alles, was irgendwie in Frage kommt. Ja. Gut, Lena, also ich verspreche dir, natürlich, wenn was kommt, melden wir uns. Mhm. Und ich wünsche dir einfach, also deiner Familie, vor allen Dingen deiner Mutter, alles Gute und schöne Grüße an deine Mama. Ja, vielen, vielen Dank und danke, dass ich noch in die Live-Sendung durfte. Ja, na klar. Lena, alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt, zu einer offenen Themennacht. Franz ist hier. Franz ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Franz. Um was geht's? Also es geht um eine Ehescheidung bzw. Trennung. Ich war also 10 Jahre verheiratet. 15 Jahre kenne ich sie schon. Mhm. Und wir haben 4 gemeinsame Kinder. Vier? Vier, ja, richtig. Wie alt sind sie? Die 12, 8, 6 und 3. Ja. Und das Problem ist eigentlich, die Trennung ist vollzogen, das Jahr ist vorüber, also Trennungsjahr. Mhm. Aber es scheint sich nicht, es gibt kein wie soll ich sagen, keinen normalen Umgang miteinander, also mit meiner Frau. Warum habt ihr euch denn getrennt? Also ich habe mich mit ihr von ihr getrennt, weil das Leben an für sich mit ihr zusammen unerträglicher wurde. Warum? Zuletzt war es eben so, dass ich da wirklich ausgerastet bin. Ich habe mich auf den Boden fallen lassen und konnte nur noch heulen. Das war irgendwie, das Ganze war nicht mehr irgendwie für mich persönlich tragbar. Also ich mache eine Arbeit, wo es dabei ankommt, sehr genau zu sein und sehr planerisch vorzugehen. Mhm. Und meine Frau ist genau das Gegenteil. Sie lässt alles auf sich zukommen. Lebt in den Tag hinein und mal gucken, was passiert halt. Und das kann man eben mit 4 Kindern nicht machen. Und das zog sich die ganzen Jahre mit dem ersten Kind. Mhm. Ich dachte, gut, das legt sich vielleicht ist das Jugendliche Leichtsinn oder dieses Jugendliche, jugendlich sein wollen von ihr. Sie ist 38 jetzt mittlerweile. Mhm. Aber es legte sich nicht. Es blieb alles genauso, wie es im ersten Kind auch war. Nämlich eben alles chaotisch. Wäsche wurde nicht gemacht und also dieses normale Leben, was man eigentlich... Ja, sag mal ein paar Beispiele. Chaotisch kann ich mir so ganz konkret noch nichts vorstellen. Also Wäsche nicht machen, kann ich mir gut vorstellen, was das bedeutet, wenn man ein Kind hat. Was noch? Also es fängt damit an, dass man eben, wenn man morgens aufsteht, frühstückt man in der Regel normalerweise. Aber das fand bei uns irgendwie nie statt. Und Mittagessen gab es auch nicht regelmäßig. Also diese Reglements, die gab es bei uns nie. Aber das muss sie doch für die Kinder. Sie muss ja regelmäßig Essen machen für die Kinder. Nicht. Sie macht es eben ganz anders. Sie isst dann halt im Bett mit den Kindern oder frühstückt im Bett oder isst zwischendurch mal was. Und hier mal ein Häppchen, da mal ein Häppchen. Also nicht, dass die Kinder nie was zu essen gekriegt hätten oder so. Es gab immer reichlich zu essen, nur es war eben so, dass es unorganisiert war. Aber hast du denn das nicht, du sagst, dass ihr euch 15 Jahre schon kanntet vorher. Ja. Hast du das denn nicht vorher schon mitbekommen, dass sie eine Chaos-Tante ist? Doch, ich habe es mitbekommen. Ich hatte immer nur die Hoffnung, dass sie daraus lernt oder dass irgendein Lerneffekt bei rumkommt, dass sie irgendwas an sich abguckt. Ich habe ihr, als wir uns kennengelernt haben, habe ich selbst immer Bücher, also ein Diary gehabt, wo ich mir alles eben reingeschrieben habe, damit ich es vergesse oder damit ich es erledigen kann oder später oder auf halt Organisation, so einem ganz kleinen Stadion. Und dann habe ich ihr auch eins geschenkt, damit sie mal ein bisschen damit anfängt, aber das hat sie außer Acht gelassen. Waren diese organisatorischen Dinge, die du jetzt angesprochen hast, war das der Hauptgrund eurer Trennung? Es hat viel damit auch zu tun. Ja. Und dann gab es da auch noch Vorkommnisse. Also ich habe erst 10 Jahre später erfahren, dass sie mich betrogen hatte mit 2 anderen. Mhm. Und das hat sie mir dann 10 Jahre später erst, nachdem wir unser drittes Kind hatten, gestanden. Gut, das habe ich dann eben verziehen. Das lag ja auch schon sehr weit zurück. Ja. Nur letztendlich hatte mich das doch irgendwo belastet, weil da ist irgendwas daraus entsprungen, was ich nicht mehr aufhalten konnte. Es war wie so eine Walze, die über mich drüber fuhr. Und ich habe Tag ein, Tag aus mit diesem Gedanken gelebt, dass sie mich damals betrogen hat. Naja, wahrscheinlich, wenn euer Kontakt oder eure Ehe so richtig gut gewesen wäre, als sie dir das gestanden hat, hätte man es auch eher verzeihen können. Aber es war ja alles irgendwie verspannt. Ja, es war eigentlich relativ, also es gab so zwischenmenschliche Sachen, die überhaupt nicht miteinander kompatibel waren. Dann gab es den Sex, der echt gut war. Mhm. Ich habe nie einen besseren Sex gehabt, aber dann, irgendwann habe ich mir gesagt, der Sex ist nicht alles im Leben. Da gibt es noch ein bisschen mehr als außer dem Sex. Mhm. Wie war das denn dann bei der Trennung vor einem Jahr? Es war so, dass ich, also kurz vor der Trennung, ein halbes Jahr vorher, habe ich ihr gesagt, pass mal auf, wir müssen uns hier zusammennehmen. Dann habe ich ihr gesagt, wir lassen uns zur Paarberatung gehen, zum Psychologen, lass uns das irgendwie in den Griff kriegen. Wir haben hier 4 Kinder zu Hause, das muss irgendwie funktionieren. Und das hat sie aber alles abgelehnt und gesagt, sie hätte kein Problem, ich hätte ein Problem, ich sollte zum Psychiater gehen. Und zog sich das hin und dann habe ich ihr auch damals gesagt, sobald ich eine andere Frau kennengelernt habe, bin ich aus diesem Haus weg. Hast du eine andere Frau kennengelernt? Das habe ich auch. Ja. Ich habe sie kennengelernt. Hat denn deine, also die Frau, die Mutter deiner Kinder, hat die dann die Trennung so hingenommen oder gab es da schon... Sie hat so getan, als ob, um nur Informationen aus dieser Sache rauszubekommen, um diese Frau zu tyrannisieren. Mhm. Und so ist die Situation heute immer noch? Die Situation ist heute exakt genau die gleiche. Wo leben die Kinder? Die leben zurzeit bei der Mutter. Also ich habe Sorgerechtsantrag gestellt, was aber wahrscheinlich sehr aussichtslos sein wird, wie mein Anwalt mir sagt. Weil? Weil sie eben weder drogensüchtig ist noch alkoholsüchtig. Mhm. Halt einfach nur eine Mutter, die eben organisatorisch völlig daneben ist. Und das geben die auch zu, dass es so ist. Nur die sind halt der Meinung, lieber da als bei dir. Nicht nur bei mir. Es geht nicht darum, dass sie nicht zu mir sollen, sondern dass sie aus dem Umfeld leben nicht raus sollen. Wie sieht denn jetzt euer Kontakt aus? Was passiert da? Also der Kontakt sieht so aus, dass sobald ich am Wochenende, freitags gehe ich immer um 19 Uhr, stelle ich mich vors Haus mit dem Auto und hole die Kinder ab. Und bis dato war das so, dass ich dann Beschimpfungen über mich ergehen lassen musste in Anwesenheit der Kinder. Das heißt, sie kamen damit raus? Die kamen dann halbnackt raus, also die Kleine noch im Pampers und nicht richtig angezogen, also nicht reisefertig quasi, so dass ich ins Haus musste und der Kleinen die Pampers wechseln musste und die anderen richtig anziehen musste. Und währenddessen hat sie dich beschimpft? Bitte? Und währenddessen beschimpft, ja, währenddessen hat sie dich beschimpft? Dann zog sie dann über mich her in Anwesenheit der Kinder. Also das macht sie immer. Also da sind auch noch ganz andere Sachen passiert. Da hat sie, da sind wir mal einkaufen gefahren, dann hat sie mitten auf der, also während der Fahrt, die Seitentür des Autos aufgerissen und um Hilfe gerufen und mein Mann schlägt mich, holt die Polizei und dann bin ich halt weitergefahren und dann stand die Polizei schon vor der Haustür. Aber die haben dann gemerkt, dass es eben eine familiäre Streitigkeit ist und sind dann wieder abgezogen. Und irgendwann hat sie mich dann wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angezeigt. Also sie hatte die ganze Zeit damit gedroht, dass sie das tun würde. Und dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, habe ich sie ins Auto gepackt, habe ich so, jetzt fahren wir zur Polizei und jetzt machst du deine Anzeige, mal gucken, wie weit du kommst. Hat sie es gemacht? Sie hat es gemacht, in meiner Anwesenheit vor dem Polizisten. Und der Polizist hat es sie nicht abgekauft, aber er musste es halt aufschreiben. Habe ich gesagt, schreiben Sie das auf, was sie sagt. Ich stelle mich so lange draußen hin, machen Sie einfach. Was ist draus geworden? Gar nichts. Es ist zurückgezogen worden. Und der Polizist meinte auch, das ist schon. Das ist ja Psychoterror. Ja, das ist einfach nur Psychoterror gewesen. Das Schlimme ist natürlich, wie immer in solchen Situationen, dass die Kinder da sind. So großes Glück. Das die ist große das Frage, die ich mir persönlich stelle, was kann einen Menschen dazu bewegen, über ein Jahr hinweg so zu reagieren? Ach, weil sie macht sich damit alles kaputt. Franz, das ist eine Frage. Was machen Menschen nicht für absurde und schreckliche Dinge? Ja, aber wie kann man ihr helfen? Die ist verletzt, die ist sauer auf dich, die ist aggressiv auf dich, dass du sie verlassen hast. Das mag ja alles sein und das nutzt den Kindern nichts. Nein. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich überhaupt gar nichts machen kannst. Nichts. Ich kann wirklich gar nichts machen. Das ist ja das Schlimme daran. Das ist das Schlimme. Ich kann überhaupt nichts tun. Du kannst nur sehen, dass das Recht, was du hast auf deine Kinder, dass das auch eingehalten wird. Ja. Aber du kannst an der Frau jetzt nichts mehr verändern. Du kannst dich ordentlich verhalten, dass du für dich gut dastehst. Vor allen Dingen auch für deine Kinder. Die Kinder werden irgendwann älter und dann musst du eine klare Linie haben, wenn du von früher dann erzählst und sagst, ja, ich habe das und das gemacht, aber die Mutter hat das und das. Nein, die Kinder wissen das auch. Die Kinder sehen das auch. Also es ist nicht, also die Ältere, die sieht die das Eltern, auch. Die Ältere, ja gut, aber die Kleinen. Die geht ganz schlecht. Also die haut am Wochenende immer zur Tante ab. Also wenn ich sie nicht bei mir habe, dann. Das ist wirklich traurig, weil sie schadet ja eben auch extrem ihren Kindern durch dieses Verhalten. Eben, nicht nur dir, sondern den Kindern hauptsächlich. Das versuche ich ja ihr die ganze Zeit zu erklären. Ich sage ihr, für mich ist das egal. Bei mir spielt es keine Rolle, aber achte doch bitte auf die Kinder. Wenn du dich mit mir streiten willst, mich beschimpfen willst. Was sagt sie denn dann? Gar nichts. Da kommt gar nichts rüber. Ja, da ist so, die Kinder sind für sie der Machtfaktor wahrscheinlich. Ja, und das Schlimmste ist, wir saßen da beim Jugendamt und dann sagte sie vor versammelter Mannschaft, da waren sechs Personen vom Jugendamt hier, vom städtisch, und dann sagte sie ganz locker, ja, ich versuche meinen Kindern beizubringen, dass sie den Papa vergessen sollen. Da hat keine von diesen Frauen, die da saßen, irgendetwas dazu gesagt. Ach, das wundert mich aber jetzt sehr. Ja, da hätten die ja nur sofort hellhörig werden müssen. Das war sowas von, also da habe ich mir gedacht, wo bin ich hier, was ist hier los? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Also, das glaube ich. Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Also, ich sag dir, Franz, die Welt ist voll von Geschichten deiner Art, wo die Männer in einer solch, fast ausweglosen Situation sind und man weiß nicht, was man tun soll. Wenn die Kinder nicht wären, würdest du die Frau komplett vergessen können und den Kontakt radikal abbrechen. Aber das geht eben nicht. Du bist an diese Frau gekettet die nächsten 15 Jahre noch. Ich denke mal, also ich habe die Befürchtung, dass es noch länger dauert. Ja, gut. Dann ist weil ich habe so, also seit einem Jahr hat sich das nicht verändert. Mhm. Ich kann dir da keinen Rat geben, da gibt es keinen Rat. Außer, ja, dass, weiß, außer dass du dich am Riemen reißen musst, dass du dich immer ordentlich verhältst. Einmal moralisch ordentlich und dich auch immer an alle Gesetze hältst, damit sie überhaupt keinen Angriffspunkt hat. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Ja, das hat mir heute bei der Gerichtsverhandlung geholfen. Also sie behauptet auch, ich würde seit einem Jahr keinen Unterhalt zahlen. Mhm. Sag mal, bezahle ich seit also schon immer eigentlich die Raten für das Haus ab. Und es ist mehr als der Unterhalt. Mhm. Das kannst du alles nachweisen. Über den Unterhalt hinaus. Und da saßen wir also heute, ihre Anwältin, mein Anwalt, und ihre Anwältin behauptete steif und fest, ich würde kein Geld mehr bezahlen. Dann habe ich dem Richter eben meine Kontoauszüge vorgelegt und gesagt, hier, die Überweisung, die ich tätige. Und wie kann eine Anwältin so etwas behaupten, ohne es vorher geprüft zu haben? Tja. Solche Fragen stelle ich mir in solchen Momenten. Mhm. Würde ich mir auch stellen. Und was ging es denn konkret heute in diesem Verfahren? Unterhaltsklage. Ah, ja. Es war eine Unterhaltsklage, völlig unbegründet. Und also ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da eigentlich ging, weil ich bezahle ja schon, also ich bezahle... Und wie endete das dann heute? Ja, dass der Richter die Anwältin zurechtgewiesen hat, dass sie gefälligst da ein bisschen sich erkundigen solle vorher. Schlimme Geschichte. Es gibt aber mittlerweile in ganz Deutschland, oder schon eine ganze Zeit schon, so... Ja, also auch Selbsthilfegruppen, Vereinigungen von Vätern, die in deiner Situation sind. Weißt du das? Ja, die weiß ich. Die habe ich von. Ich habe eine Adressenliste von der Caritas. Also ich habe unglaublich viel schon gemacht. Ich habe auch Caritas schon besucht, also schon unglaublich viele Büros und festgestellt, viele sind nicht so richtig da. Mhm. Ich habe auch eine Adressenliste bekommen. Die Adressenliste habe ich auch durchtelefoniert, nur bis heute noch keine Rückantwort bekommen. Also es ist irgendwie, sinnlos zu sein. Ich kann dir natürlich von meiner Seite aus nichts Konkretes sagen, außer dem, was ich dir gerade gesagt habe, dass du dich sehr rechtmäßig und ordentlich verhalten sollst. Mhm. Ich würde trotzdem gerne dich mal weitergeben an meine Psychologin, gar nicht mal wegen eines psychologischen Gespräches, sondern vielleicht hat sie noch eine Idee, wer für dich interessant wäre als Ansprechpartner zum Austausch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, okay. Franz, dann würde ich dich bitten aufzulegen und Anja, das ist meine Psychologin, heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Und, alles Gute und halt die Ohren steif und mach es für deine Kinder, mach es für die Kinder. Okay, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Elvira. Die Elvira ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Elvira. Um was geht es denn? Ich wollte dir eigentlich, nachdem ich eine Aufzeichnung von dem Freitags von der Böttger, dieses, wie nennt sich das, diese Sende, die Reihe? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Die Sendereihe am Freitag auf WDR, das macht die Böttger, ne? Achso, die Bettina Böttinger. Darauf kam ich nicht. Und, Kölner Treff. Ja. Hm? Und da fiel mir das eigentlich auf, dass ich an für sich vielen Frauen Mut machen könnte. Mhm. Denn diese Sache kann innerhalb einer Sekunde mit dem Mut auch vorbei sein. Ich bin von einer großen Reise, für mich große Reise. Du musst mir vielleicht sagen, um was es da ging in der Sendung, das weiß ich nicht. Einen Schlaganfall habe ich bekommen nach einer Reise. Ah, verstehe. Mhm. Und das habe ich dann Gott sei Dank alles soweit abgehandelt mit den medizinischen, mit der medizinischen Hilfe und mit Strom und so vieles und sowas. Moment, du warst auf Reisen und hast einen Schlaganfall bekommen. Ja. Wo warst du? Ich war in Afrika. In Afrika? Ja. Und wie war die Situation da, als du den Schlaganfall bekommen hast? Den Schlaganfall, den habe ich gar nicht erst als solches erkannt. Ja. Weil ich so gestolpert bin. Das ist die erste, die erste Treppe. Mhm. Und du denkst, du bist über einen Stein gestolpert. Ja. Und als wir dann in Frankfurt waren, da wurde mir dann auch ein bisschen... anders, also die Beine kribbelten und die wollten wegsacken und... Ah, also du bist ja in Afrika nicht im Krankenhaus behandelt worden. Ja, dort nicht. Aber ich in jeder Zeit weiß ich mir ja zu helfen, wenn sowas ist. Denn du fährst ja ins Ausland, da musst du ja auch vorbeugen im Falle. Ja. Der Schlaganfall fragt ja nicht, jetzt ist es dir recht oder wie auch immer, ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin Gott sei Dank dann in Greifswald in die Neurologie gekommen, da wo ein bestimmtes Zentrum für Schlaganfall und so weiter existiert. Denn ich habe am Körper gemerkt, dass die Haut sich veränderte und im Gesicht, das Auge, einige Merkmale, das weiß man ja auch schon. Wie veränderte sich die Haut denn? Das verzieht sich bei der Frau, je wo du den Schlag hast. Ich habe rechts, gerade auch die Seite, wo ich schreibe mit rechts, von oben bis unten wurde mit einmal taub und es wurde dunkel. Ah, verstehe. Ja, das ist das. Und dann wachst du irgendwann auf und hast alles Technik so um dich. Und sagst, was ist denn hier so? Oder ehe du dann so wieder ein bisschen überlegen kannst. Und so viele Menschen an dem Bett und. Wie lange warst du dann in der Klinik? Ich war 7 Monate. 7 Monate? Ja. Das ist lange. Ja. Wie war das so mit Bewegung und Sprechen? Konntest du das? Also die, das geht gleich den ersten Tag los. Die Sprachtherapeutin, auch die... Konntest du denn sprechen? Nein, ich habe das als Sprechen verstanden, aber sie hatte mich dann revidiert, das war nur ein Nuscheln. Ach so, also die quasi musstest du es neu lernen. Ja, ich musste es alles neu lernen. Gehen, sprechen. Das ist erstaunlich. Und jetzt sprichst du perfekt wie ein komplett gesunder Mensch. Das hört sich so an, aber wenn ich dann mit meinen Mädels und mit Freunden oder jetzt so mit dir, wenn ich länger als eine Stunde oder so... Ah, dann ist es anstrengend. Dann kommen Schweißausbrüche und dann muss ich aufhören, dann habe ich den Druck auf den Kehlkopf. Also man muss schon richtig auf den Körper hören, sonst wird das dann schlimm. Aber das letztendlich, was du uns sagen willst, ist das, dass man das durchaus überstehen kann und dass man auch wieder zurück ins Leben finden kann, wenn das man stimmt. Man muss es aber wollen. Ich habe leider, das muss ich mal sagen, ein Kranker, wir alle Kranken, die sowas haben oder in einer anderen Art und Weise, gehen ja auch ganz anders damit um. Ich zum Beispiel kann von Glück reden, dass der eine Therapeut alles das, was auf dem medizinischen Sektor machbar war, getestet hat. Da hast du Glück gehabt. Ja. Ja, hast du. Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Arten des Schlaganfalls, den heftigeren unter Umständen und einen vielleicht leichteren. Ja, und vor allen Dingen, wenn einige Professoren und Ärzte oder wie auch immer Stationsärzte dann sagen, die müssen Geduld haben. Das ist sehr schwierig, wenn du ein Mensch bist, der sagt, Geduld, ja, okay, aber wie lange? Und das muss doch alles sein Zeitfenster haben. Also 7 Monate in der Klinik. Ja. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du so fit warst wie jetzt? Also ich bin jetzt so fit, also ich, immer noch bin ich dran. Ich habe einen kleinen, ich sag dazu mal mein Ferrari, ich nur hab keinen Führerschein musste ich abgeben, weil ich das nicht mehr kann. Ja. Ich gefährde mich ja und andere auch. Also du arbeitest immer noch an dir? Ja. Wann war jetzt genau dieses Vorkommnis in Afrika? Das war 2005. 2005, das ist ja dann schon eine lange Zeit her. 2005 am 3. Oktober. Das heißt, du bist eine sehr tapfere Arbeiterin an dir selbst. Ja, sicher. Nur so geht es. Ja. Nur so geht es. Mhm. Und dann kam noch eine böse Sache dazu, die ich aber auch gesagt habe, naja gut, schlimmer kann es ja wohl nun nicht kommen. Ich habe immer gedacht, der Schlaganfall ist schon sehr heftig, wenn, woher sollte die Kennung sein? Nur, wenn man mal liest oder mal hört, jeder interpretiert das ja auch anders. Mhm. Musst du denn jetzt auch regelmäßig zur Untersuchung ins Krankenhaus? Ja, das muss ich. Ich muss, wie die Blutbahn läuft und alles so. Ja. Sowieso, weil sich ein Brustkrebs festgemacht hat. Und da habe ich dann gesagt, also so ja nicht. Also ich habe an sich noch ein bisschen vor, eine Rente zu erreichen, wie auch immer. Ja, aber du arbeitest nicht mehr, ne? Oder nein, doch? Ich arbeite nicht mehr. Fiel denn das mit dem Arbeiten dann aus nach dem Schlaganfall? Ja, ich bin dann Erwerbsunfähigkeit und. Was hast du vorher beruflich gemacht? Wirtschaftsprüfer war ich. Wirtschaftsprüfer, ja. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, die freie Zeit, wo ich dann so fertig mit dem Job war, das musste ja im Kopf erstmal alles durch. Das wirst du jetzt nicht mehr können. Also das gelbe Seiten und Hilfe brauchte ich, Pflegedienst und. Was früher ich mit den Kindern gemacht habe, sprechen, laufen, Po sauber machen, das wurde mit mir gemacht. Das ist natürlich. Was würdest du sagen, was du am meisten vermisst, was du vorher nicht, was du vorher konntest? Was ich vorher konnte, ich konnte auf Stöckelschuh gehen. Na okay, kann man auch verzichten. Habe ich auch. Ich habe sie jetzt weggegeben um eine Freundin. Eine Freundin hat gesagt, die auch, das war ein Schlangenpanz. Ich bin nur 1,52 und da machen 10 Zentimeter schon viel aus. Ja, ja. Und sportlich früher auch und so weiter. Ich musste lernen, auf flache Schuhe gehen und viele andere Sachen auch noch. Ist auch besser für die Füße. Für die Füße, ja. Genau. Und unsere Füße tragen uns, ja. Ja. Und ich glaube, ich habe ihnen auch nichts Schlechtes angetan, dass ich auch mal flache Schuhe und Schnürschuhe. Also, ich verstehe deinen Anruf jetzt, dass du einfach auch den Leuten Mut machen möchtest. Ja. Es gibt ja auch leider viele sehr junge Leute, die Schlaganfallpatienten sind, dass man es schaffen kann, wenn man nur will und wenn man tapfer dabei bleibt. Das ist ja richtig und vor allen Dingen Erfahrung habe ich gemacht. Alle Besucher meinen alle nur das Gute, aber sie wissen gar nicht mit dieser Situation umzugehen. Ein Schlag auf die Schulter, das war schon Gott, sagen sie hier im Norden. Weißt du, Dunja, das funktioniert nicht. Nee, das kann man nicht machen, das verstehe ich sehr gut. Das geht nicht. Und dann muss man lieber sagen, kein Besuch, so ein kleines Würmchen hier von 5 Jahren, das kann ja nur nicht sprechen. Die freut sich natürlich, wenn die Mama kommt oder was. Aber wir als Erwachsenen können schon sagen, was uns gut tut und nicht. So, Elvira, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns das gesagt hast. Und ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis, den du formuliert hast für andere eventuell Betroffene oder für andere Betroffene. Vielleicht kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Deine erste Anruferin wegen ihrer Mutter. Ja. Hier in Greifswald ist ein Professor an der Universitätsklinik. Professor Wessel, kann ich einen Tipp geben? Gerne. Würden wir dich gleich nochmal zurückrufen und die genaueren Informationen aufschreiben. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Elvira, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein paar Takte Musik und dann warten wir auf die Fernsehzuschauer. So, liebe Leute, der Vorspann im Fernsehen läuft und es handelt sich nur noch um Sekunden und dann sind wir auch im Fernsehen und da sind wir. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu sehr später Stunde. Ich freue mich trotzdem natürlich, dass ihr da seid, denn wir sind ja auch hier da live. Und ja, es gibt heute Nacht eine freie Themennacht hier bei 1 Live. Im Radio haben wir schon angefangen. Und jetzt machen wir mit euch auch weiter. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050, die kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure weiteren Anrufe. Und hier ist der Sascha. Sascha ist 31. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Um den 19. Juli diesen Jahres. 19. Juli dieses Jahres? Ja. Was war da? Love Parade. Ach, Love Parade. Siehst du, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so mit Datum im Kopf. Ja, mir wird der Tag wohl nie wieder aus dem Kopf gehen. Warum? Warst du dabei? Ich bin einer der Mitarbeiter gewesen. Was genau hast du gemacht? Ich bin im Sicherheitsdienst tätig gewesen bis dato, bis zum 19. Juli. Mhm. Und dieser Tag hat mich komplett umgedreht. Ich bin Helfer gewesen am Tunnel. Oben auf der Mauer. Und seitdem läuft mein Leben komplett außer Bahn. Du warst Helfer. Das heißt, was hast du konkret gemacht? Ich war für Sicherheit da eingeteilt. Und was hast du konkret dann da gesehen, dass du sagst... Alles. Was heißt das? Ich habe von oben drauf geguckt. Ich habe 2 Leute mit rausgezogen. Ich habe... Ja... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, beschreib mal so deine Erinnerungen, wenn du an die Ereignisse denkst. Was für Bilder laufen da ab in deinem Kopf? Das sind sind keine Bilder mehr, das ist schon ein Film in Zeitraffer. Beschreib ihn mal ein bisschen. Da kommen Minuten einem wie Stunden vor, dass, wenn man die schreienden Gesichter unten sieht. Du hast also gesehen, wie andere Menschen auf wiederum andere draufgetreten sind. Ja, also das konnte man ja in dem Gedränge so nicht richtig sehen. Nur hin und wieder hat man halt unten mal Personen gesehen, die unten lagen. Mhm. Dann zog sich da wieder ein neuer Schwall drüber. Und du hast Schreie gehört? Ja, sicher. Mhm. Und du hast zwei Leute rausziehen können? Ja, wir haben uns ein provisorisches Seil genommen. Mhm. Und haben das Seil runtergelassen und diejenigen, die sich festhalten konnten. Wie kamt ihr denn da ein provisorisches Seil? Ja, so ein provisorisches Seil, es lag da. Bitte entschuldige, an die genaue Struktur des Seils kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Es wurde mir nur von hinten gereicht und ich habe es vorne runtergelassen. Ja, und daran habt ihr dann ein paar Leute hochgezogen? Ja, es konnten leider nur zwei, weil sich mehrere Leute nicht haben festhalten können. Mhm. Da haben wir dann oben auf dem Arsch gesessen, um ehrlich zu sein, weil dann plötzlich der Druck fehlte oder das Gegengewicht. Die Stelle, die du sehen konntest, dein Einsichtsbereich, war das die... Das war direkt der Zugang zum Festivalsgelände. War das die Stelle, an der die meisten Menschen ums Leben gekommen sind? Genau. Im Fernsehen hat man doch die Treppe gesehen. Mhm. Wo einer von uns auch drauf stand und auch Leute rausgezogen hat. Wie lange hast du denn da oben verweilt? Die ganze Zeit. Das heißt, irgendwann waren die Menschen weg und du sahst die Verletzten und Toten dort liegen? Ja, ich wurde dann hinterher auch von Kollegen weggezogen. So zu Übergangszelten, sage ich jetzt mal, dass wir betreut werden konnten. Mhm. Und ich merke, das ist für dich sehr schwer, darüber zu sprechen. Ja, ziemlich. Mhm. Nach dieser Tag hat mein komplettes Leben verändert. Inwiefern hat sich das Leben verändert, Sascha? Ich kann keiner regulären Arbeit mehr nachgehen. Hatte ich das gerade richtig verstanden, dass du professionell im Sicherheitsdienst gearbeitet hast früher? Ja, ich professionell im Personenschutz sogar. Also, das heißt, das kannst du nicht mehr? Geht's. Ich kann gar nichts mehr im Moment. Ich kriege Heulanfälle bei Aldi. Mhm. Das heißt, du bist krankgeschrieben seit dieser Zeit? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Mhm. Bist du danach oder in der Zeit oder bis heute irgendwie psychologisch betreut worden? Ja, ich habe regelmäßige Gruppen- und Einzelsitzungen. Aber irgendwie bringt mich das nicht weiter. Ich habe seit diesem Tag 98,9% meines Kollegenkreises verloren. Meine Beziehung ist daran kaputt gegangen. Warum hast du den Kollegenkreis verloren? Weil die nicht mehr mit mir klarkamen. Mhm. Ich habe dummerweise auch, ich weiß, dass es sich jetzt doof anhört, aber ich habe den Leuten so verbal auch so vor den Kopf getreten, weil die dann anderweitig wieder so gesprochen haben. Mhm. Wie hast du denen vor den Kopf getreten? Was hast du denen gesagt? Ach, das kann ich gar nicht mehr wiedergeben. Weil du dich schämst oder weil du es nicht mehr weißt? Weil ich es gar nicht mehr weiß, richtig. Dann sagst du, deine Beziehung ist auch seitdem kaputt. Wie lange warst du vorher mit deiner Frau oder Freundin zusammen? Freundin, 7 Jahre. 7 Jahre. Und warum ist das jetzt da durch diesen Vorfall kaputt gegangen? Ihre Worte waren zu dem Zeitpunkt, das war also 3-4 Wochen nach der ganzen Geschichte, sie kommt damit nicht mehr klar, ich gehe jetzt. Ach so, weil sie mit deiner Persönlichkeitsveränderung nicht klar kam. Ja, weil sie kennt mich nur, oder kann mich als, ich sag jetzt mal, starker Mann, der auch wie ein Wellenbrecher vor ihr stand. Mhm. Und plötzlich warst du ein schwacher Mann, der weint und gebrochen ist. Der bei Aldi weint, wie du gerade sagtest. Ja. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Beispiele sagen, wie sich das äußert, dass du so komplett fertig bist? Also dieses Weinen beim Aldi plötzlich aus überhaupt gar keinem wichtigen Grund ist ja schon ein Beispiel. Gibt es noch andere? Das sind eigentlich so Nervenzusammenbrüche, die ich erleide. Egal, was an psychischem Stress auf mich zukommt, mhm. Das bricht mich wie ein Halm im Winde. Also im Prinzip Sachen, die man, wenn man stabil ist und gesund, die würde man schnell so handeln und managen und die hauen dich das um. Das kann jedes Kind handeln normalerweise. Kannst du ein Beispiel sagen? Nee, im Moment. Mhm. Ist auch wahrscheinlich im Moment mit so eine Blockade, entschuldige. Ich verstehe, das ist auch anstrengend für dich. Ja. Sascha, du hast nun oben gestanden. Das heißt, dich trifft natürlich keine Schuld an diesen Ereignissen. Hast du dennoch irgendwie ein Schuldgefühl? Nein. Ich weiß, dass ich vielleicht hätte mehr retten können oder mehr helfen können oder was auch immer. Mhm. Nur irgendwie, es verlässt meinen Kopf nicht mehr. Hinzu kommen sicherlich auch, das kann ich mir gut vorstellen, dass diese Schreie, die du da gehört hast und die Menschen, die du da gesehen hast. Die Schreie lassen mich seit dem 19. Juli nicht mehr schlafen. Ja. Ich höre schon längere Zeit deine Sendung. Und seitdem eigentlich täglich. Seitdem versuche ich mich in irgendeiner Form irgendwie abzulenken mit Online-Rollenspiele, mit Online-Spiele. Es ist ja nun in den Zeitungen unendlich viel geschrieben worden und unendlich viel gestritten worden. Was glaubst du, so deine subjektive Meinung, du warst mittendrin, wer hat Schuld an diesem Unglück? Ich will da niemandem den schwarzen Peter zuschieben. Also von allen Seiten wurde Fehler gemacht. Sei es der Schaller, sei es die Stadt Duisburg, sprich die verantwortlichen Personen. Mhm. Die hätten quasi diesen ganzen Tunnelbereich und den Eingangsbereich gar nicht zum Eingangsbereich machen dürfen. Mhm. Ja, das wurde ja oft gesagt in vielen Statements. Ja, die hätten... Das neben dem Festivalgelände lief ja direkt die A57 entlang. Mhm. Oder läuft immer noch wahrscheinlich. Werden sie nicht umgebaut haben. Aber die Sache ist die, wir hätten komplett über die A57 arbeiten müssen und nicht über den Tunnel. Ja, man hätte die sperren müssen und öffnen quasi. Die war den ganzen Tag zu, von morgens 6 Uhr an bis abends um... Aber man konnte nicht darauf. Nee, die haben nur halt hinterher, wo halt um 12:30 oder was... Wo das dann halt geendet ist, haben sie dann hinterher darüber den Ablauf der Leute gemacht. Du hattest da ja auch verschiedene Kollegen an deiner Seite, die dir auch dann geholfen haben und die das auch gesehen haben. Hast du mit diesen Kollegen Kontakt? Wenig. Weil die meisten kommen nicht aus meiner Region. Weißt du denn, ob jemand so schwer daran zu tragen hat, wie du daran zu tragen? Also ich hab noch jemanden bei mir, ne, ich bin ja in psychologischer Behandlung und da ist auch noch jemand von mir und speziell auch aus meiner Firma. Mhm. Aber die knacken daran nicht so wie ich. Mhm. Ich kann keinen Dienst mehr an der Waffe tun. Ich kann, ne, Schießstand ist für mich im Moment absolutes No-Go. Mhm. Mhm. Dann meine ganzen Trainingseinheiten, die ich früher hatte, verpacke ich heute gar nicht mehr. Das stürzt dich doch sicherlich jetzt auch in eine existenzielle Krise, oder? Ja. Ja, das glaube ich. Du kannst nicht arbeiten und... Ich kann nicht arbeiten, sitze 24 Stunden quasi vorm Rechner. Hm. Deine Freundin hat sich dann nie wieder gemeldet bei dir? Nein. Gibt es denn jemand aus deinem nahen Umfeld, ich weiß nicht, vielleicht Geschwister oder Eltern, Freunde, die an deiner Seite stehen und sich... Nein. Nein? Nein, ich stehe völlig alleine da. Ich habe noch einen einzigen Kollegen. Hast du noch Eltern? Ja. Entschuldigung, warte mal. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Eltern? Ich habe seit jetzt ungefähr ziemlich genau einem Jahr fast gar keinen Kontakt mehr gehabt zu meinen Eltern. Ach so, das war vorher schon gestört. Das ist aufgrund meiner Jugend. Ja. Und es gibt auch keinen so ganz festen Freund, ganz engen Freund. Einen einzigen. Einen einzigen. Und flüchtige Bekannte, die haben sich alle und auch andere Freunde. Dieser eine Freund hat eine Familie. Hm. Mit Kindern und allem Pipapo. Hm. Und dem rechne ich das sehr hoch an, dass er für mich da ist. Der ganze Rest hat sich mit dem Rücken zu mir gewandt. Er ist der Einzige, den ich auch, er sagt auch ganz ehrlich, fahr mich ruhig an, wenn was ist. Mhm. das muss ja irgendwie raus. Ich nehme dir das nicht krumm. Ja. Ich muss mal irgendwas berichten. Ich bekomme hier gerade eine Information von meinen Mitarbeitern. Die Love Parade war am 24. Juli und nicht am 19. Juli, wie du es vorhin gesagt hast. Ach, 24? Also 24. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ja, das ist aber jetzt zurückzuführen darauf, dass du... Ich stehe im Moment völlig neben meine Schuhe. Ich verstehe. Sascha, ich möchte mal Folgendes überlegen. Du sagst, dass du bist in einer psychologischen Behandlung im Moment. Ja. Hast du das Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist? Ich war vorher noch nie in einer psychologischen Behandlung. Das heißt ja nichts. Dennoch kann man. Ich weiß nicht, ob ich da gut aufgehoben bin oder nicht. Hast du denn, ist das eine Einzelbetreuung mit einem Psychologen? Ja, Einzel- und Gruppen zwischendurch. Diese Einzelgespräche, hast du ein vertrauensvolles Gefühl zu dem Psychologen? Nicht wirklich. Ich habe es beinahe befürchtet, deswegen möchte ich sehr gerne, dass du professionell jetzt von uns im Hintergrund beraten wirst, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Ich glaube, dass man da noch anders rangehen muss und vor allen Dingen brauchst du wirklich ganz, ganz gezielte Hilfe. So wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja wirklich hochdramatisch. Also für mich hat sich mein komplettes Leben von A bis Z geändert. Eben. Von Sascha, auf morgen. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und wir werden dich gleich anrufen und intensiv mit dir im Hintergrund weiterreden und nach Wegen suchen gemeinsam, okay? Ich bedanke mich. Sehr gerne. Domian, du machst eine tolle Sendung, mach weiter so. Vielen Dank, Sascha. Alles Gute wünsche ich dir und wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Boris, 42, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen, ich grüße dich. Hi. Ja, Boris, um was geht's bei dir? Erstmal, also Chapeau von meinem Kollegen, der Vorredner gerade, der ja mein Horato verdient, dass er irgendwann zu retten wollte oder retten konnte. Aber ich habe letztens ein Problem. Und zwar hat sich am 24. des letzten Woche am Freitag ein guter Kollege von mir das Leben genommen mit einem Motorrad in Essen. Der ist, Was mit dem Motorrad? Mit einem Motorrad, ja. Entschuldige mal, meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Und ein guter, war es ein Freund oder nur ein Bekannter? Ja, ich sag mal, Freunde hat man im Leben, hat man wenige. Ein Freund, das war ein Bekannter. Ein Bekannter. Mhm. Der hat das Leben genommen mit einem Motorrad. Der ist von Thal in eine Friedhofsmauer gefahren. Hört sich ein bisschen makaber an, aber es ist wirklich so gewesen. An eine Friedhofsmauer? Ja, an eine Friedhofsmauer, ja. Hat das Motorrad nochmal richtig beschleunigt, weil er Probleme hat in einer Beziehung, hat er mir erzählt. Und er wollte mich vorher, noch eine Stunde vorher, sprechen. Telefonisch hat er mich angerufen und er wollte mich sprechen. Mhm. Und ich hätte leider keine Zeit gehabt, weil ich selber... ja, keine Zeit hatte, Entschuldigung. Mhm. Und machst du dir Vorwürfe? Ja, weil ich nicht mit ihm sprechen konnte. Ne? Er hat dich angerufen, hast du gesagt, ich habe keine Zeit oder bist du gar nicht rangegangen? Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe keine Zeit, aber ich habe gesagt, hör mal, können wir später reden oder irgendwie morgen oder so. Ne? Mhm. Weil im Moment geht es nicht ganz. Mhm. Und, das heißt, dieser Mann hat offensichtlich keinen anderen engen Freund gehabt, dass er dann auf einen Bekannten zurückgegriffen hat wie dich. Jung. Was weißt du denn über diesen Mann? Er hat so Beziehungsprobleme gehabt in seiner eigenen Beziehung. Mhm. Und wusste ich mal einen noch aus. Er nahm wohl an, dass seine Freundin oder Frau ihm fremd ging. Und woher kennt ihr euch denn überhaupt? Vom Motorradclub. Durch was? Durch den Motorradclub. Durch den Motorradclub? Richtig, genau. Das heißt, du fährst auch Motorrad? Ja, richtig, genau. Ja. Und wie oft habt ihr euch so gesehen? Ach so, ungefähr so einmal im Monat. Ne? Ach so, und dann war meistens wahrscheinlich das Thema Motorräder und nicht irgendwie... Alles Mögliche. Aber frisieren und schneller machen und ich habe ja schneller als du und du langsamer als ich. Und ja, sowas, was, ne, man da so redet. Probleme, ne? Ja. Und dieses irgendwelche Blabla, ja. Er ist gegen die Friedhofsmauer gefahren, hat vorher noch beschleunigt, war ja sofort tot. In Essen gibt es da eine Straße, die führt auf einen Friedhof zu, da kannst du nur rechts und links abbiegen und geradeaus ist die Friedhofsmauer. Mhm. Und ich habe mir den Polizeibericht gelesen und da hat er nochmal nach Zeugenangaben nochmal voll beschleunigt, die letzten 200, 300 Meter. Und zu einer Stelle Yamaha gewesen. War er sofort tot? Jürgen, ich kann es nicht sagen. Ja. Der ist in die Mauer reingerast und der Tank ist explodiert. Ja, dann. Und ist bei lebendigem Leibe verbrannt. Boah. Unter dem Motorrad. Und in der Mauer klafft ungefähr 1,40 Meter großes Loch. Wie alt war der Mann? 36 Jahre. 36? Ja. Jetzt geht dir natürlich durch den Kopf, was wäre gewesen, wenn ich mit dem gesprochen hätte. Ja, richtig, genau. Natürlich, verständlicherweise. Ja. Was hat er denn da in diesem letzten Telefonat noch zu dir gesagt, als du ihn dann... Ob ich Zeit für ihn habe, er hat ein Problem. Ne? Also das hat er schon gesagt, ich habe ein Problem. Ja, ich habe ein Problem, klar. Hätte es sein können, dass er ein Problem mit dem Motorrad meinte, oder war dir schon klar, dass es was Ernstes ist? Jürgen, weißt du, mich rufen so viele Kollegen an, die Probleme haben. Das kann ich so richtig differenzieren, oder konnte ich so richtig differenzieren. Hätte ich differenzieren können, hätte ich gesagt, alles klar, ich bin sofort da, ja. Okay, also dir war nicht klar, dass es sich um eine emotionale Sache handelt? Nein. Sondern er hat nur einfach von einem Problem gesprochen? Absolut nicht. Aber er hatte vorher, ein paar Wochen vorher schon mal mit dir über diese Beziehungssachen geredet? Nein, auch nicht. Auch gar nicht. Das kam so wie auf heißem Himmel, ne? Woher weißt du denn dann, dass er Beziehungsprobleme hatte? Ja, mir am Telefon kurz erzählt, ich habe Probleme mit einer Maus, ne? Und, also doch hat er da was gesagt? Ja, an dem eigentlichen Abend, ne? Bitte? An einem eigentlichen Abend, wo es passiert ist, so. Verstehe ich Sie. An einem Freitagabend, ne? Mhm. So, und ich sag, du, ja, okay, ich denke, ist nicht ganz so schlimm gewesen, mein Gott, ne? Wir alle haben Probleme mit unseren Mäusen oder Mäuserichen, ne? Also nochmal, so ganz klarstellen, dieses letzte Telefonat, da hat er gesagt, ich habe ein Problem mit meiner Maus. Können wir es kurz sehen, hast du Zeit für mich? Er hat gesagt, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt wissen, hast du gerade nicht gesagt. Entschuldigung, ja. Mhm. Ja, und ich sag, gut, so, aber das hast du nicht so ernst genommen, weil jeder hat mal ein Problem mit der Freundin. Richtig, genau, so habe ich es gewertet. Ne? Verstehe. Ja. Wie klang er denn so? Klang er normal? Ziemlich normal, wie ich immer kenne. Ne? Mhm. Ja. Weißt du, Boris, also... Ich will dich ja jetzt nicht frei, einfach, ich will es nicht schönreden, ich meine es wirklich ernst. Mhm. Ich glaube, das konntest du auch nicht erahnen, was da für ein Drama sich zusammenballte. Ich bin da, einen Tag später bin ich zum Bundesort gefahren. Ich habe es gelesen im Polizeibericht dessen. Ja. Und da standen jede Menge Kerzen. Und so Kondolenzberichte. So, weißt du, das wäre noch ein anderer Fall, wenn ihr schon mehrmals über seine Probleme gesprochen hättet. Und er hätte dich dann wieder angerufen. Pass auf, mir geht's besonders schlecht. Nein, aber das war nicht so. Das war ja zum ersten Mal, dass er das überhaupt thematisiert hat. Ne? Nein, das war nicht so. Das war wirklich nicht so. Hm. Das ist natürlich unglaublich tragisch und traurig. Aber dich trifft keine Schuld, finde ich. Du brauchst dir da keinen Kopf. Ohne Ende, dass ich nicht gesagt habe, ich habe hier Zeit. Ich hätte eventuell mir die Zeit nehmen können. Hätte ich auch andere unwichtige Sachen an der Seite vorbeigeschoben und gesagt, ich bin jetzt für dich da. Ja, aber wer rechnet mit sowas? Keiner. Niemand. Vor allen Dingen, wenn es ein relativ fremder Mann war. Es war ja kein enger Mensch für dich. Ja, also enge Menschen sind für mich Freunde. Und wie gesagt, Freunde hat man im Leben, hat man, glaube ich, wenige. Man hat Bekannte, man hat noch Bekannte. Ein Freund. Ich sag mal, im Leben habe ich einen Freund. Ja. Hast du denn im Nachhinein aus seinem Umfeld noch nähere Informationen bekommen? Nein, Jürgen, ich habe mich nicht getraut. Ich habe vor der Mauer gestanden, ich habe das Loch begutachtet und habe davor gestanden, mindestens eine Stunde lang. Da stiegen jetzt ungefähr, ich sag mal, so 200 Kerzen vor und Kondolenzbeiträge ohne Ende. Mhm. Ja. Und der Bürgersteig ist schwarz von dem Brand. Ja. Ja. Das heißt, und ich dachte mir nur, mein Gott, hat er nicht gelitten? Ne? Wahrscheinlich hat er nicht gelitten. Er war sicherlich doch schon bewusstlos durch den Aufprall. Wer weiß das? Ja. Und im Polizeibericht steht drin, also das Motorrad, der Tank ist explodiert vom Motorrad und aufgrund der Explosion hat das Motorrad komplett Feuer gefangen. Mhm. Unter der Maschine lag er wohl und ist da bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Mhm. Bis zur Unkenntlichkeit. Also Boris, ich sag dir nochmal, ich verstehe, ich würde an deiner Stelle, würde ich auch denken, mein Gott, hättest du doch bloß Zeit für den gehabt. Was kann ich tun? Gar nichts. Ja. Gar nichts. Ich glaube, du hast keinen Fehler gemacht. Keinen wirklichen Fehler. Wirklich nicht. Aber ich denke, hätten klärende oder freundschaftliche Worte, hätten die was gebracht, hätte ich ihn davon abhalten können. Ich weiß nicht mal, ob er alkoholisiert war, unter Drogen stand. Du weißt gar nichts. Also, Boris, nochmal, ich glaube, dass du dich eine Weile mit beschäftigst, ist normal, das würde ich auch. Junge, ich fahre jeden Tag zu der Friedhofsmauer. Ja, dann mach das so, wenn du das so bewältigen kannst, dann... Ich hoffe, dass die Mauer es noch nicht zumachen, weil für mich ist das so ein Abschiedsding, ne? Ja, sonst kannst du... So endgültig, weißt du. Ja. Und, noch, wenn das noch nichts nutzt, dann kannst du auch hinterher vielleicht zu seinem Grab gehen und ihn da öfters besuchen. Ja. Also... Ich habe dir meine Meinung klar gesagt, Boris. Ich glaube, dass du keine Schuld hast und dass du dir nichts vorzuwerfen hast. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Jung, ich auch nochmal dir, ja. Und nochmal zum Abschluss, also große Kompliment an der Sendung. Dankeschön. So, ich Chapeau. Danke, ja. Danke. Danke, alles Boris. Alles Liebe. Jung. Tschüss. Dir auch, ja. Dankeschön. Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Nadine. Nadine ist 25. Guten Morgen, Nadine. Ja, hallo Domian. Haben wir nicht so lange Zeit. Ich habe gerade mich in der Uhrzeit vertan. Aber wir fangen nochmal an. Um was geht's? Ich war schon am überlegen, wie ich das Problem jetzt in die letzten 5 Minuten fangen soll. Aber es geht darum, ich bin im 8. Monat schwanger. Mein Freund ist vor 3 Wochen verhaftet worden. Und jetzt steht die Geburt bevor. Ich bin im Methadon-Programm. Und das Jugendamt ist hinterher wegen dem Kind, ist ja klar, ich will dafür sorgen. Ich habe auch Sozialarbeiter, die mir... Moment, langsam. Genau. Dein Freund ist verhaftet worden. Genau. Weswegen? Er hatte eine Geldstrafe offen, wegen Schwarzfahren, ganz oft Schwarzfahren, und 5 Monate waren das. Was ich halt dachte, ist, dass man die noch abzahlen kann oder abarbeiten kann. Wir sind öfter mal kontrolliert worden und in der Personalkontrolle hat er immer seinen Personalausweis wiederbekommen. Und deswegen sind wir mal davon ausgegangen, dass jetzt nichts offen wäre oder so. Und Er muss in den Knast. Genau. Für wie lange jetzt? Jetzt bis Februar. Bis Februar. Und, ausschließlich wegen Schwarzfahren? Also ich denke, dass da noch Körperverletzung bei ist. Ich weiß es aber nicht genau, weil wir halt, wie gesagt, nie wirklich darüber intensiv gesprochen haben, weil wir waren uns ja sicher, dass nichts offen ist, so wirklich. So, weil wir dachten, das kann man noch abbezahlen. Ne? Jetzt sagst du mir, du bist im Methadon-Programm, das heißt, du bist drogenabhängig. Also und bist im 8. Monat schwanger. Genau. Aber hast du auch Drogen genommen, während du schwanger warst? Also wo ich das noch nicht wusste, die ersten 8 Wochen, 9., 10. Woche so ungefähr habe ich es erfahren. Da habe ich dann, in der Zeit hatte ich noch Beikonsum und war im Methadon-Programm, bin wegen dem Beikonsum rausgeflogen. Oh, langsam. Was hast du da, welche Droge hast du genommen in den ersten Wochen? Heroin und Diazepam. Heroin und Diazepam und Das heißt, das ist schon sehr, sehr krass, ne? Ja. Und seitdem du weißt, dass du schwanger bist, nimmst du Methadon, und seitdem habe ich halt auch kein Heroin mehr genommen, habe halt nur noch Methadon bekommen. Das Problem war halt, ich bin erstmal aus dem Methadon-Programm rausgeflogen, weil wegen dem Beikonsum, da wusste ich aber noch nicht, dass ich schwanger bin. Hab dann ungefähr, wo ich rausgeflogen bin, 2 Tage, 3 Tage später hatte ich das dann erfahren, habe mir einen neuen Arzt gesucht, da war ungefähr eine Woche dazwischen, der hatte mich dann direkt neu dosiert. Und, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass ich einen Mutter-Kind-Heim-Platz brauche, weil meine Wohnung geräumt wird, weil auch das Jugendamt die Auflage gemacht hat, dass wenn ich das für das Kind sorgen möchte, dass ich dann ins Mutter-Kind-Heim muss. Und die Sozialarbeiter sagen mir, wenn ist ich das keinen für dich Platz schlimm? Finde, ist das schlimm, wenn du ins Nee, das wäre das Beste, aber die sagen mir, wenn ich keinen Platz finde, muss der Kleine in der Pflegefamilie. Mhm. Und das will ich vermeiden. Ich will fürs Kind da sein, ich will dafür sorgen, aber irgendwie kommen die da nicht zu Potte und ich weiß nicht, irgendwie alleine da... Verstehe. Jetzt habe ich dein Problem und verstanden und dein Anliegen. Nadine, dummerweise, du hörst gerade die Musik, ist die Sendung gleich rum. Aber keine Sorge, wir lassen dich jetzt nicht alleine. Wir werden dich gleich wieder anrufen und nach der Sendung in Ruhe miteinander sprechen, was zu tun ist. Okay, alles klar. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden, Nadine. Und von meiner Seite hier aus schon mal alles Gute für dich und für das Kind vor allen Dingen, dass alles gesund und prima auf die Welt kommt. Vielen Dank. Also, mach weiter so. Dankeschön. Also du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder zur gewohnten Sendezeit hier um 1 Uhr, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Auch wieder mit einer offenen Themennacht. Ich freue mich auf euch, bin gespannt, wie immer. und wünsche euch jetzt zunächst eine gute Nacht und ihr könnt morgen auch wieder ab 0 Uhr anrufen. Bis dahin, macht's gut, ciao.